und über das, wie es leben will, einfach mal selber zu entscheiden. Aber irgendwie hat sich das im Laufe der Jahrhunderte noch nicht in ihr Bewusstsein hineingesenkt. Müssen wir also weiter davon ausgehen, dass sie weiterhin eben dieses Volk sind, das sich in der Rolle des ohnmächtig Betroffenen sieht und von daher, wie gesagt, erst einmal prinzipiell unkritisch ist, nämlich weil es ja diese Gegebenheiten anerkennt als quasi naturnotwendig. Und jetzt sich nur noch die Frage stellt, wie es sich darin einrichtet. Es macht also den Übergang, den Zwang, der eben aufgeherrscht wird, als ein Mittel, als ein eigenes Mittel zu begreifen. Nämlich ja dann ist das hier halt so, dass man aber auch arbeiten darf, dass man sich um seinen Lebensunterhalt kümmern kann. Was man muss, darf man sogar. Das ist mein eigenes Mittel. Das Gegeneinander, das der Staat in seiner Gesellschaft, sage ich jetzt mal, eingerichtet hat, nämlich diejenigen, die quasi als Unterkommandeure seiner Staatsgewalt fungieren, nämlich die Kapitalisten, und derer, die von den Kapitalisten benutzt werden, dieses Gegeneinander schweißt zugleich zusammen. Denn aus dem Gegeneinander erlernen wir die Volksgenossen nur, dass sie sich dann umso mehr in diesen Bedingungen einzurichten und damit zurechtzukommen haben. Es ist die erste Absurdität, das erfahrene Gegeneinander im Volk, wovon ein kleiner Bestandteil die Kapitalisten sind, sorgt dafür, dass das Volk selber auf die Einheit, auf das Zusammenwirken großen Wert legt, weil es ja das ist, worauf es angewiesen ist, weil es ja um Arbeit nachsucht bei denen, die die Arbeit von ihm abschöpfen. Das Volk fragt also nicht, grundsätzlich nicht, wer hat mir denn das angetan, wer hat denn überhaupt dieses grundsätzliche Zwangsregime über mich gesetzt, sondern es schafft die Absurdität zu sagen, dann muss ich auf den setzen, der regelt ja das Ganze, auf den setzen, der dieses Zwangsregime eingerichtet hat. Das zieht das Verlangen nach sich. Was ich hier jetzt gerade erzähle, ist halt sowas wie ein kurzer Abriss dessen, was in dem nur zu empfehlenden Artikel das Volk drin steht. Was das Volk also jetzt dann sich als Recht zumisst, wonach es ein Verlangen hat, das ist das Recht auf gute Herrschaft. Naja, wenn das grundsätzlich anerkannt ist, dass man die Herrschaft braucht, wenn anerkannt ist, dass die eigenen Lebensbedingungen von eben ihr abhängig sind, dann kommt es halt sehr darauf an, dass die Herrschaft das im Sinne des Volkes möglichst gut managt. Sie soll dann auch etwas tun für diejenigen, die benutzt werden sollen. Das Volk setzt also gerade auf denjenigen, der ihn, habe ich schon gesagt, unter dieses Zwangsregime gesetzt hat. Es steht unter Geben verboten, was es zu tun hat und sagt dazu, das sind aber genau die Lebensbedingungen, in denen ich befinde und wenn ich sie erfülle, kann ich damit mein Leben machen. Also der staatliche Rahmen, Anführungszeichen, der ihnen ihr Leben vorschreibt, wird von den Leuten genommen als etwas, das ihnen ihr Leben ermöglicht. Ist ja auch was dran. Wenn man dann in diesem Rahmen die Bedingungen erfüllt, dann kann man, schlecht und recht, manchmal auch nicht, zu einem Leben kommen. Bekanntlichermaßen ist es kein besonders gutes. Aber in manchen Gegenden der Welt geht das. Daraus macht man den Schluss, also wenn das nun mal so ist, eigentlich ist immer derselbe Satz, wenn es nun mal so ist, dann brauche ich aber auch eine gute Herrschaft. Dann brauche ich eine, die das möglichst gut hinkriegt, dass das prinzipiell unkritische, ohnmächtig betroffene Volk sein Überleben, seine Benutzung, seine Benutzbarkeit hinkriegt. Es macht reichlich schlechte Erfahrungen dabei, aber zieht daraus immer nur einen Schluss. Dann muss die Herrschaft es umso mehr richten. Das heißt also, Fehlschluss Nummer 2, es zieht aus der eigenen Schädigung den Schluss, umso mehr auf denjenigen zu setzen, der die Bedingungen dieser Schädigung gesetzt hat und verwaltet. Das ist eine bittere Ironie, auf den zu setzen, der mit dem, was er als System gesetzt hat in dieser Gesellschaft, dafür sorgt, dass die Leute ständig mit Schwierigkeiten und Schaden konfrontiert sind. Und es ist zugleich wahr, sie können gar nicht anders zurechtkommen, ohne Bezug, ohne Rückgriff, sage ich mal, ohne dass der Staat dann auch für sie sorgt, ihnen dann in dem Gegeneinander, das er im Volk, also zwischen Kapitalisten und Arbeitern, eingerichtet hat, dann auch wiederum Luft und Möglichkeit verschafft, dass sie sich behaupten können für ihren Ausbeuter, für ihren Kapitalisten, dass er ihnen so weit noch entgegenkommen muss, was der Staat nämlich befiehlt, dass sie als Benutzte, als Volk funktionieren können. Das ist eine schöne Absurdität, dass man auf den setzen muss und will, gedanklich und willentlich auf den setzt, der einem an für sich der Urheber all dessen ist, was einem die Schwierigkeiten macht. Das ist aber, wie man offensichtlich sieht, der Tagesablauf, das ist die Normalität dieser Gesellschaft, dass die Leute es für selbstverständlich haben, wenn es überhaupt jemand gibt, der mir helfen kann, auf den ich bauen muss, dann ist es der Staat. Dann muss der seine Herrschaft gut in meinem Sinne, also fürsorglich, also mich berücksichtigend ausüben, wobei Berücksichtigung immer schon heißt, ich weiß ja, allzu viel Berücksichtigung kann ich nicht kriegen. Ich weiß ja, dass ich auch vom Staat eingeschränkt werden muss. Wenn er andere einschränkt, ist es selbstverständlich klar, dass er auch mich einschränkt. Sonst kann er ja nicht in seiner guten Herrschaft vorankommen. Wo das Gefühl herkommt. Sie wollen es kurz und knapp haben. Tatsächlich immer ziemlich lang. Aber jetzt erfahre ich, dass es. Wieso? Ja, gut, danke schön. Aber wieso ist immer wieder das Gleiche? Ich habe da versucht, Fortschritte zu machen. Ich habe ja versucht, Fortschritte in der Argumentation zu machen. Ich habe davon gesprochen, dass das Volk als Material seiner Herrschaft ist. Ich sage, dass die Herrschaft will es benutzen. Das Volk akzeptiert das und erkennt das als die einzige Lebensbedingung. Der Übergang ist doch jetzt schon klar. Wenn ich das. Bitte? Was empfehlen Sie denn dem Volk? Habe ich vorhin schon gesagt. Scheiß drauf. Habe ich vorhin schon gesagt. Das ist aber so undenkbar offensichtlich. Es soll aufhören, sich immer nach seiner Herrschaft zu richten. Wieso Krieg? Anarchie, Entschuldigung. Ja, wenn es hilft. Ist doch alles besser als jetzt? Entschuldigung, sagen Sie es nochmal. Anarchie. War teils spöttisch die Antwort von mir, teils ganz ernst. Was ist denn was das für ein Zustand hier? Wir haben es hier mit national besoffenen Massen zu tun. Die rennen hier rum und ich versuche gerade zu erklären, wie dieses nationale Gefühl zustande kommt und dass das wirklich nicht harmlos ist, wie die Herrschaft behauptet, sondern dass es eine ziemlich böse Angelegenheit ist, dass Leute zu ihrer eigenen Unterworfenheit, zu der Tatsache, dass sie gegen andere Völker abgegrenzt und irgendwann mal auch ins Feld geführt werden, sich bekennen, jubeln, dazustellen und sich selbst zu nichts anderem erklären, als Atom eben dieses Kollektiv zu sein, das sie benutzen, führen, manövrieren, einsetzen lassen will. Das ist eine ziemlich scharfe Kritik, die ich am Volk habe. Und weil das ist nämlich, will ich damit sagen, es ist nicht unschuldig daran, dass es ziemlich böse zugeht in der Welt, eben weil es das mit sich machen lässt. Also, wenn Sie mich fragen, was soll es tun? Es soll aufhören, das mit sich machen zu lassen. Und ich versuche dem Volk, also entschuldigen, wenn ich immer Volk sage, halte den Leuten beizubringen, warum das ein Fehler ist, mit dem Sie selber so sehr schaden. Wenn Sie allen Ernstes nicht danach gucken, was habe ich denn eigentlich für diese Gesellschaft, was wird mir angetan, sondern wenn Sie Ihr größtes Gefühl und Streben darin haben, sich identisch erklären zu können mit Ihrer eigenen Scheiße. Wie kommt dieser Wahnsinnsgedanke zusammen? Also Selbstvergessenheit als ein Willensakt, verrückt werden zu wollen. Darüber rede ich. Schlagen Sie welche vor. Schlagen Sie welche vor. Schauen Sie, das ist, ich rede jetzt, Sie sehen, ich bin ein bisschen älter, ich mache das schon länger. Ne? Und das ist immer dieselbe Frage. Das ist immer dieselbe Frage, die einem so richtig allmählich zum Hosenbirnen spinnt. Nein, schauen Sie, ich erkläre, warum die Leute hier mitmachen. Ich erkläre, um es mal in der Sprache des Karl Marx zu sagen, was notwendig falsches Bewusstsein ist. Wie das zusammenkommt, wie das entsteht, dass Leute nicht nur ihre eigene Unterwerfung mitmachen, sondern sie auch noch feiern und dazustehen wollen. Dass die also einen schweren gedanklichen Fehler machen. Also kann ich doch gar nicht weiterkommen, bevor mich die Leute, die in dem Sinne ja auch wirklich entscheidende Masse sind, die Leute, die, wenn die nicht das sich ändern, ändert sich gar nichts. Also wenn nicht die Leute sich ändern, wenn sie nicht im Kopf diesen Fehler abstellen, passiert überhaupt nichts. Wenn es dadurch zu haben wäre, dass ich eben 100.000 Euro gebe, das würde ich sofort machen. Da rauben wir alle Banken aus. Aber die lassen sich nicht mit Geld bestechen. Das ist ja das Doofe. Aber mit der Fahne lassen sich bestechen. Zuerst, es ist ja nicht nur irrational, das Volk, sondern auch so unmaterialistisch. Also, das war jetzt meine Antwort ein bisschen scharf. Sie können doch jetzt nicht von mir verlangen, was immer wieder verlangen wird. Es sagt mir doch endlich, wie ändern wir das? Ich rede doch über das, was der Zustand ist, der so änderungsbedürftig ist. Ja und? Ja, erklären Sie sich genauso wie ich. Wisst ihr, was in Ihrer Erklärung das Nationalgefühl? Finden Sie das jetzt in Ordnung, dass die Leute hier mit ihren Fahnen rumrennen und dass dazu Party gesagt wird und die gesamte Intelligenz ja dazu jubelt? Finden Sie das in Ordnung? Ja, und wie kritisieren Sie das? Ja. Die da. Ja, die halt. Sie stürzen mich in die Verzweiflung. Ich habe nicht mehr geschafft, als möglichst viele Leute von diesem Gedanken mit ihnen vertraut zu machen, wenn möglich davon zu überzeugen. Denn allein, das habe ich vorhin mit alternativlos gemeint, allein für mich kämpfend, und das tun ja die Leute tatsächlich, wenn ich nochmal diesen kurzen theoretischen Einschub machen kann. Denn darauf werden sie ja von dieser Gesellschaft festgelegt. Sie werden ja, um ein Fremdwort zu benutzen, atomisiert, dass jeder für sein eigenes Schicksal verantwortlich ist, mit dem Mittel, das er zur Verfügung hat, seine Arbeit zurechtzukommen hat, aber auch darf. Das ist ja die staatlich verfügte Vereinzelung des Einzelnen, des Individuums. Was er noch dazu braucht, ist den Kokon einer Familie drumherum, oder auch nicht heutzutage. Das ist doch ein individueller und in Amerika besonders deutlich zu sehen, individualistischer Überlebenskampf. Und den kann man, da hat das Volk ja recht in seinem individuellen Bestandteil. Deswegen habe ich ja vorhin eine kleine Entschuldigung gemacht. Den kann man allen Ernstes gegen diese Umstände, wie sie hier herrschen und gegen diese Gewalt, nicht gewinnen. Man kann ihn also nur gewinnen, wenn man diese Vereinzelung aufhebt. Das heißt, wenn ganz viele Leute den gleichen kritischen Gedanken haben und sich zusammenschließen in der Ablehnung ihrer Herrschaft und in dem Sinn eine Masse bilden, dann werfen sie die Herrschaft um. Und stellen Sie nicht dauernd die blöde Frage, was machen wir denn dann? Nein, Sie sollen die scheiß Herrschaft umwerfen, als ob es so schwierig wäre, einen Laden wie den hier vernünftig zu organisieren. Man muss ihn doch nicht beherrschen. Man muss doch nicht dauernd Herrschaft über andere Leute ausüben, damit sie benutzt werden können. Wenn die Leute sich mal auf den Standpunkt stellen, ich benutze ab sofort nur noch mit mich selbst, und zwar so, wie es nützlich und sinnvoll ist, und da viele andere haben denselben Gedanken, der ist ganz banal. Ehe man sich versieht, haben sie eine Gesellschaft organisiert, die ohne jede Herrschaft und so weiter auskommt. Aber dazu müssen sie erstmal kommen. Und die blöde Frage, wie soll das gehen? Ja, das ist immer nur die Frage, die der individualisierte, vereinzelte Mensch angesichts einer Übergewalt von Gewalt, Recht, Kapitalisten und so weiter sich stellt. Dann, wenn er sich wirklich die Frage so naiv, blind stellt, was soll ich denn dagegen tun, bleibt immer nur übrig, kann nichts machen. Ich rede aber darüber, eins kann man schon machen, ganz viele mehr Leute dafür gewinnen, dass sie genauso denken und das kritisieren und angreifen und zum Beispiel so ein blödes Gefühl wie das Nationalgefühl kritisieren und ausmerzen an sich. Wenn ich dafür genügend gefunden habe, dann gehen wir halt hin und sagen, früher hat man das Revolution genannt. Aber meinetwegen auch Anarchie. Bei den heutigen Zuständen ist es ja eh schon anarchisch. Schauen Sie doch mal um in der Welt. Schauen Sie doch in die Leopoldstraße, wie es dazugeht. Wo ist denn da überhaupt noch irgendwas sowas, wie man früher Sitte und Anstand genannt hätte? Aber das war ein Scherz. Aber schauen Sie doch, das letzte Mal habe ich hier einen Vortrag gehalten, ich weiß nicht, ob Sie da waren, über die Failing States. Die Welt versteppt immer mehr Staaten in der Welt, und das wäre mir ja scheißegal, die Staaten. Aber die Leute, die dort leben, sind schlicht und einfach einem Hungertod, einer Versteppung ihrer Lebensbedingungen ausgeliefert und krepieren, überall auf der Welt krepieren sie wie die Schnecken. Die Schnecken sterben ja nicht so schnell. Wie die Fliegen. Und hier ist kein Mensch sagt dazu, ist ja krankenhaft, was ist denn da los? Ja, gute Menschen sagen, oh, da muss man kämpfen, da muss man was gegen tun, da muss man spenden, dann spenden sie dahin und nicht in diesem guten Topf, ne? Und spenden und sind mildtätig und haben Mitleid, was haben, machen tolle Pläne, wie man Wasser an die hinbringt. Das, was sie einfach mal sagen, das sind die Bedingungen in dieser Gesellschaft. Das ist die Herrschaft, die imperialistische, die kapitalistische Herrschaft, die für solche Verhältnisse dazu. Das habe ich das letzte Mal erklärt. Stattdessen gehen Sie auch wieder. Sie suchen schon wieder nach irgendeinem konstruktiven Ausweg, wie man was verändern könnte. Es gibt nur eine Möglichkeit, das zu verändern. Das versuche ich doch gerade zu sagen. Man schafft den ab, der an allem schuld ist. Und dafür mache ich meine Aufgabe, das müssen Sie entschuldigen, das dauert halt immer ein bisschen länger, weil ich habe keine einstudierten Parolen drauf. Ich muss das ein bisschen erklären. Ich kann das nicht in Schlagwörter bringen. Und wenn Ihnen das jetzt, gut, wenn Ihnen das jetzt zu zäh gegangen ist, dann nehme ich das als Kritik an, dann mache ich es aber ganz rapid. Ist ja wahr. Jetzt hätte ich noch was über Demokratie erklärt, aber das lasse ich jetzt bleiben. Das interessiert ja eben keinen. Nein, ich lasse das wirklich mit der Demokratie jetzt mal kurz weg. Ich sage jetzt, ich rede so ganz allgemein über das Volk und das über die besondere Herrschaftsform Demokratie kann man am Gegenstand noch nachlesen, das lasse ich jetzt einfach bleiben. Wenn die Bürger also so denken, ich brauche diesen Staat, ich brauche im Gegeneinander der Interessen, der Gegensätzlichkeit, brauche ich den, damit er mich schützt, unterstützt, damit er mir die Bedingungen meiner Ausbeutbarkeit, die Bedingungen meines Überlebens herstellt, manchmal auch nicht, dann hat es natürlich noch eine Kalkulation auf diesen Staat und sagt, ich brauche ihn. Und jetzt, da steckt noch ein Moment von Berechnung, Interesse drin des Bürgers, dass er sagt, dass er sich einen Moment lang zumindest gedanklich anmaßt, den Staat als sein Mittel zu betrachten. Und der endgültige Übergang zum Nationalstolz pur ist dann der, wenn er den winzig kleinen, aber eigentlich logisch vorgezeichneten Übergang macht, zu sagen, ja klar, damit der Staat für mich funktionieren kann, muss natürlich als erstes der Staat für sich selber funktionieren können. Dann muss der bei sich sein, dann muss der stark und mächtig sein, sonst kann er ja gar nicht diese von mir beschriebenen fatalen Leistungen und Hilfedienste für mich bereitstellen, sondern dann ist er das erste Schutzobjekt in der Gesellschaft, bin ja gar nicht ich, sondern ich bin derjenige, der darauf achten muss, dass der Staat ein gut rundum gelungener, starker Staat ist. Das ist der Übergang von Parteinahme zu Parteilichkeit, pure Parteilichkeit. Parteinahme enthält immer noch einen Moment von, ich überlege mir, warum ich für den bin. Parteilichkeit ist einfach bloß, für den bin ich, weil der da ist und ich dazugehöre. Das können Sie, das habe ich jetzt anfänglich ziemlich ausführlich geschildert. Mehr ist es ja offensichtlich nicht. Pur sich zu dem zu bekennen, wo man drin ist. Einfach nur zu sagen, ich bin drin, also bin ich dafür. Das habe ich versucht, schrittweise zu sagen, wie das kommt. Wann der Staatsbürger, muss ich das ja nicht logisch eins nach dem anderen vorstellen, sondern wie das Konglomerat seiner Gedankenwelt ist. Meinetwegen auch, wie Erziehung bei uns funktioniert.

Das gehört, eine Nationalideologie musste hier erfunden werden in Deutschland, die ermöglicht hat, sich zu sagen, ich bin Bürger Deutschlands, ich bin dafür, ich singe die dritte Strophe des Deutschlandliedes, die erste darf ich nicht singen. Man könnte auch einmal sagen, warum haben sie nicht die Nationalhymne ganz abgeschafft und eine neue geschrieben? Nein, sie wollten doch unmittelbar die erste Strophe behalten, bloß singen darf man sie nicht. Das ist auch so, dass ich ein kleiner Hinweis merke, das brauchen wir irgendwie, Deutschland über alles. Aber Nationalideologie von oben verfügt hat geheißen, das dürfen wir nicht, das kommt schlecht im Ausland an, da kriegen wir Schwierigkeiten und das Volk darf sich nicht aufhören. Und jetzt haben deutsche Intellektuelle, ich glaube aber sogar die Urlauber zum Teil, haben es tatsächlich ein paar Jahrzehnte lang den Selbstanliegen gepflegt, sie hätten sowas wie einen kontrollierten, einen gebändigten, einen ganz sogar ungefährlichen Nationalismus. Man durfte ja auch gar nicht der Nationalismus zu sagen. Insofern zum ersten Teil Ihrer Frage, ist das, was jetzt passiert, wirklich neu? Nämlich die ungebremste, von oben freigegebene Begeisterung ohne alle Abstriche. Der Ausdruck heißt ja endlich normal. Wir hören jetzt auf mit diesem alten Quark Vergangenheitsbewältigung. Uns vor der Welt zu entschuldigen und immer zu sagen, ja, wir sind schuldbeladen. Sondern umgekehrt, wir präsentieren jetzt Deutschland eine völlig neue Nation, die, das sind die harmlosen Ausdrücke, die aber bezeichnet sind, unverkrampft, fröhlich, locker ist, damit aber beansprucht, gleichzeitig sehr frech, eben eine Normalität vorzuführen, die sie allen anderen auch zusteht und endlich aufzuhören, sich auf eine frühere alte Nationalideologie berufen zu müssen und sich darauf festnageln lassen zu müssen. Jetzt wird freigegeben. Das ist jetzt, man kann das so sagen, eigentlich, was ich sage, sagen die ja auch, es wird den ursprünglichsten Instinkten des Staatsbürgers endlich Recht verschafft. Was das für eine Auskunft über eine Gesellschaft ist, scheint denen nicht klar zu sein. Sie sagen, das ist das Ursprünglichste, was ein Mensch bei uns empfinden und fühlen kann, was ihn am meisten erhebt, wenn er sich ausgerechnet zu seiner Nation ohne jedes Nachdenken bekennt, wenn er völlig vergisst, wie es in ihr geht, wie die funktionieren, was die alles anrichtet in der Welt, sondern ohne jedes Nachdenken sich zu dem Gefühl arbeitet, einfach bloß dir zuzujubeln. Wie gesagt, ein Bekenntnis zum Irrationalismus ist. Nationalismus wird nicht begründet, es soll aus dem Bauch heraus entstehen. Das sagen jetzt die Herrschenden und die Geführten, produzieren und produzieren es und machen es nach. Sie machen also eine Auskunft über diese Gesellschaft, die ist an und für sich katastrophal. Nämlich, dass der Irrationalismus, das Gefühl, das sich nicht mehr kennt, die Oberen wissen das auch, ein Gefühl, das sie dann funktionalisieren und einsetzen können, dass das begrüßt, bejubelt und unumschränkt herrschen soll. Das ist schon komisch. Aber ich weiß nicht, das hat Ihre Frage noch nicht ganz damit beendet, oder? Konstruiert. Warum das heute möglich erscheint und früher eben nicht? Das war der Warum das heute möglich erscheint? Also einmal, weil diejenigen, die das sagen, hatten die Schnauze voll hatten. Es ist so, ich versuche es mal so zu erklären. Ich habe mir das angetan und habe dieses Buch von diesem Matosek gelesen. Ja. Ich habe auch in der Ankündigung was dazu geschrieben. Ich weiß nicht, ob das gelesen habe. Es ist das ist der Werdegang eines deutschen Intellektuellen. Vielleicht kann man es an dem deutlich machen. Der ist jetzt Kulturchef des Spiegel, also habe ich schon gesagt, ein gebildeter Elitemann. Der war in seiner Jugend alles, was mal in gewesen ist. Der war bei der KPDNL, dem das was sagt. Also er war Maoist, Leninist. Er war Sponti. Er war Internationalist. Er war genau, kann er zu denen gehören, die gesagt haben, nie wieder Deutschland und solches Zeug. Der schreibt jetzt ein Buch, das von vornherein so was wie eine Beichte, ein Bekenntnis, ein flammender Aufruf ist. Der heißt, ich habe es an mir gemerkt, Leute merken es endlich auch. Einabteilung. Die Leute haben schon längst gemerkt, und ich gebe immer wieder was zu sagen, zumindest bei dem Deutschland ist erwacht, Deutschland erwache. Immer so dieses Hin und Her in dem Buch, wo der nur von dem Bedürfnis getrieben ist, jetzt zu sagen, er will sich verdammte Hacke endlich mal zu seiner Nation bekennen, er will sich von niemandem mehr einen Vorwurf machen lassen. Jetzt frage ich Sie, wie kommt man auf sowas? 180 Seiten gutes Papier zu verschwenden, nur um zu sagen, ich will endlich Nationalist sein? Und ihr müsst es auch sein? Woher kommt das? Ja, das habe ich versucht zu erklären, so gut es ging halt. Das kommt ganz offensichtlich aus sowas, wie sage ich das mal, wie aus einem Trieb des kapitalistisch eingefleischten, vom Staat verwalteten Bürgers, sich unbedingt das als seinen Lebensumstand, als seine Richtigkeit seines Lebens zurechtzulegen, zurechtzubasteln und empfinden zu können. Offensichtlich kommt ein kapitalistischer Bürger, oder sage ich es allgemeiner, ein Bürger, der sich fix damit abgefunden hat, eine Herrschaft zu unterworfen zu sein, sie zu begrüßen und von ihr nur noch zu fordern, dass sie für einen da sein soll. Der nie mehr auf die Idee kommt, Herrschaft will ich nicht, ich will mein Leben selbst bestimmen. Oder er sagt, dass er nur ideologisch nicht selbst bestimmt, das ist eine Lüge. Er bestimmt ja sein Leben immer nur unter den Zwängen und Geboten, die ihm vorgeschrieben worden sind. Dass ein Mensch, der sich einmal zu dem hingearbeitet hat, das mitzumachen, dass der das als ein innerstes und letztlich erhellendstes und wichtigstes Lebenselixier braucht. Offensichtlich können die Leute das über 40 Jahre lang nicht aushalten, wenn ihnen das dauernd verboten wird aufgrund blöder Berechnungen des Staates, der sich wieder einschleimen will in die Staatengemeinschaft. Eine Parallele dazu habe ich vorhin das eigentlich vergessen. Die verstehen ja überhaupt auch nicht, das ist doch, das kannst du eigentlich einfach so mit einer Mischung aus Faszination und Grauen betrachten. Der Staat, diese Leute haben dieses Bedürfnis, es ist, wie der Matusek und andere, was habe ich gesagt, der Gysi, die Kühners, die sie alle heißen, alle unisono, sagen, endlich dürfen wir unverkrampft normal sein, geben damit Ausdruck, dass also die gesamte Zeit vorher eine einzige graue, bleierne Periode war, oder wie der Matusek sagt, farb- und geruchlos, und dass das jetzt endlich das Volk in vollen Farbenglanz wieder erstrahlen kann, dann ist das ein Bedürfnis, das ich versucht habe, so gut zu erklären, wie ich kann, dass im Volk unausrottbar und auch wichtig und nötig für seine Funktionalität und für sein Mitmachen ist. Und dann fordert das Volk auch das Recht darauf, das zu dürfen. Und das sind jetzt diese Fangmeilen. Das Volk will diesen Bedarf an unmittelbar empfundenen Nationalismus ausleben können, eben auch gewusst als Entschädigung zu dem, was ihm sonst vorgetragen wird. Dann will ich doch wenigstens mit voller Volldampf Deutscher sein können. Ich kann jetzt auch nichts dazu machen, zu dieser Verrücktheit. Ich versuche es zu kritisieren. Aber was Sie gesagt haben, konstruiert ein bisschen, ja, weil wie gesagt, die werden ja dazu angehalten, es wird ihnen ja auch freie Bahn zu geben. Aber andererseits auch vollkommen unkonstruiert, weil es quasi in der Staatsbürgernatur des Volkes drinsteckt, dieses Bedürfnis nach Identifikation mit seiner Nation. Das nicht? Ja, der Matusek ist doch eher derjenige, der mitkonstruiert an diesem Konzern. Er hat doch sein Ohr an dem der Mächtiger geht, was die Mächtigen sagen, und er weiß schon, dass das ein Staatsbedürfnis ist, diesen Nationalismus zu benutzen. Also diese Entschuldigung von Matusek lasse ich nicht zu. Der ist am Arsch. Nein, das ist nicht berechnend. Das ist eine merkwürdige Vorstellung. Das ist quasi, als wenn er das wüsste, was ich hier jetzt erzählt habe über Nationalgefühl und sagt, das muss man hinkonstruieren, das ist ein Betörungsmittel für die Massen, dann kann ich mit dem hingehen und schrauben und drehen und dann könnte ich sagen, ha, habe ich es im Sack. So tust du quasi, als ob er die Konstruktionsprinzipien der Staatsbürgernatur wüsste. Nein, das geht, der sagt schon, wie alle anderen auch, Nationalgefühl ist klasse, da kann man die Massen besser führen, selbstverständlich, das ist ja gar kein Geheimnis. Sie sind führbar und im Zweifelsfall auch verführbar, wie es ein Genosse Adolf geschafft hat. Ne? Das ist klasse, wenn die Leute dafür sind. Bloß zu sagen, und jetzt gehe ich hin und konstruiere das so. Also ich mache es Fanmalen im Sinne von, dass ich jetzt sage, so geht Nationalgefühl, dass Leute empfinden das gescheit. Das ist ja ein ganz merkwürdiger Manipulationsvorwurf. Als ob man den Leuten es anerziehen könnte oder eben aufquatschen könnte, ein Nationalgefühl zu haben. Das kommt schon aus ihnen selber heraus. Wenn der Matusek jetzt also sagt, abgesehen davon, auf der Fanmeile läuft er auch rum. Ne? Und so ja, also ich habe es eher so mitgekriegt, dass die Intellektuellen eher abgeklärt ist als primitive Belustigung abtun und die Gefährten naja, gut. Na, da haben wir aber eine Wahrnehmungsdifferenz. Von wegen abgeklärt und primitiv. Primitiv ist dumpf, hat es früher geheißen und gesagt hat, Gefühl und Verstand, da passt irgendwas nicht zusammen. Also, oder Übersteigerung und dumpf hat es früher geheißen, wenn er dann, das, wie ich jetzt sage, waldursprünglich, Natur auf triebhaften Nationalstolz noch nicht so haben wollte, er aber natürlich sich bemerkbar gemacht hat, dann hat man gesagt, hier ist das Gefühl nicht in Übereinstimmung mit dem Verstand. Mit Verstand war das gemeint, was ich vorhin so sagte, mit der Nationalideologie eines bereuenden Deutschlands. Und wenn dann die Leute sich pur nationalistisch aufgeführt haben, das waren ja dann auch die NPDler oder so, und einfach auf dem Recht, ihrem Recht, die auf die Nation stolz zu sein, beharrt haben, dann ist dazu gesagt worden, das ist doch dumpf, nieder. Mehr als diese nationalistische Aufwallung passt nicht mit der offiziellen Ideologie, mit der offiziellen Lesart von Nationalstolz zusammen, war das nicht. So, wo hörst du heute noch dumpf? Heute hörst du, was du vielleicht als Verharmlosung nimmst, aber was verheerende Komplimente sind, du hörst das als fröhlich, unbefangen, verkrampft. Eine Welle des Frohsinns rollt über uns, sagt die Bildzeitung. Das heißt doch, hier wird doch mit so Wörtern wie Fröhlichkeit, wird doch gesagt, da gibt der Mensch seinem innersten Willen und Wesen und seiner Natur Ausdruck, indem er sich identisch erklärt mit der Natur. So, und wenn ich dazu sage, das ist fröhlich, dann habe ich ihm ein Riesenkompliment gemacht. Und das tun diese Intellektuellen. Das habe ich gemeint mit Nationalgefühl zur Nation stehen, Bekenntnis zur Nation verträgt keine Begründung, verträgt keine Argumente. Also der Matussek, aber auch andere, äußern sich jetzt extrem abfällig über den Habermas oder über all die, die früher gesagt haben, Vorsicht mit dem Deutschland und so. Das Buch, wenn du das liest, aber lies es, das lohnt sich nicht, ist eine einzige Hasstirade auf die, die so sind, wie er selber mal war. Ist insofern auch eine Selbstreinigung, eine Katharsis, was weiß ich alles. Ne? Das macht er auch ganz ironisch zwischendurch, aber das ist wurscht. Der sagt, er gibt jetzt, und insofern stimmt es, was du sagst, aber andererseits aber auch nicht ganz, weil indem er jetzt als Intellektueller, jetzt ex cathedra, seinen eigenen früheren Bedenken abspürt, ist er jetzt auch gleichzeitig die Avantgarde des Ganzen, weil er jetzt als Mann des Geistes und der Kultur der Prophet der Unmittelbarkeit und der Besoffenheit ist. Also er ist jetzt besonders glaubwürdig. Verstehst du, was ich meine? Also das ist keine Distanz. Und den Harald Schmidt weiß ich es nicht. Das gucke ich nicht. Der Harald Schmidt kann es natürlich auch locker zu haben, dann immer wieder zwischendurch zu sagen, ja, fahre mit Brot und Spiele, gib den Leuten, was die Leute so brauchen. Das ist aber keine besondere Kunst. Wenn die offiziell und nicht nur die Harald Schmidt sagen, ja, die Leute brauchen Ablenkung, die Leute brauchen Vergnügen, das würde ja mein Schluss sein, die fordern ein Recht auf Vergnügen. Ein Vergnügen an dem, der über sie kommandiert und der dafür sorgt, dass es ihnen schlecht geht. Das Mindeste, was sie dann haben wollen, ist, dass sie sich mit dem, über dem, also nicht spöttisch, sondern ernsthaft freudig, über den Vergnügen erfreuen kann. Das muss man ihnen dann geben. Warum sagen die oben drauf, ja, selbstverständlich kriegt ihr das Vergnügen, wenn es euch gut tut? Na klar. Also, wie gesagt, da wird ja der Funktionalismus mit einerseits ausgesprochen, aber damit würde ich mich nicht groß aufhalten. Ich würde sagen, warum wird der Schlicht dann einfach nicht in seiner ganzen Schärfe und Gemeinheit zur Kenntnis genommen? Eben weil die Leute von vornherein, das sollte mal Schluss sein, von nichts anderem ausgehen, als dass sie eben als diese dienstbare und zu einzusetzende Masse vorgesehen ist, dass das ihre Bestimmung ist. Insofern gehen sie ja von vornherein, wenn ich über die Herrschaft rede, gehen sie ja immer mit einer Knechtsnatur herum. Das ist doch das, was so ärgerlich ist. Und ein Knecht hat früher auf dem Bauernhof das Recht gehabt, bei der Hochzeit zu tanzen, und ein bundesdeutscher Knecht hat es das Recht, in der Fellmeile zu tanzen. Da war es früher natürlich nur harmlos, aber da hat er wahrscheinlich noch nicht gewusst, was der Nation ist. Also insofern verstehe ich deinen Einwand nicht ganz. Die Intellektuellen, ich habe das nichts. Am schlimmsten fand ich eigentlich, was der Gysi gesagt hat, ich habe bloß vergessen. Aber wir sind durch die Bank alle sagen, nein, das ist natürlich auch immer aufs Ausland gedacht und Selbstdarstellung und so. Durch die Bank sagen, nein, daran ist nichts kritikabel, daran ist nichts verdächtig, das ist alles ganz normal, ganz im Gegenteil, das spricht für die Qualität Deutschlands. Das ist doch wirklich auffällig. Gleichschaltung ist das nicht, weil da braucht es einen, der das ummacht, also der gleichschaltet. Die schalten sich schon selber gleich. Wenn ich einen bösen Vergleich machen wollte, dann muss man mal sagen, der Alter Hitler damals mit den Wissenschaftlern mehr Mühe gehabt, als die Merkel mit denen. Warum das kein Misstrauen erzeugt. Na, zunächst einmal erzeugt es kein Misstrauen deswegen, weil unsere Zeitungen dauernd behaupten, dass es kein Misstrauen erzeugt. Also über den Wahrheitsgehalt weiß ich nicht. Es ist erstmal wichtig, dass es unter den Wochen in den Zeitungen drinsteht, und zwar auch in der Süddeutschen oder so, und die zitieren dann halt Stimmen aus dem Ausland. Deswegen hat er sich den Spaß gleich am Anfang gemacht. Deutschland ist normal, fröhlich, sympathisches Land. Kaum erschießt es den Bären, weiß der Umweltminister, dass Deutschland unzivilisiert ist. Also das ist doch gar nicht niemals für netter zu nehmen, sondern niemals für ernst zu nehmen, wenn die jetzt hier behaupten, und damit, weil wir es jetzt behaupten, machen wir jetzt einen guten Eindruck in der Welt, zitieren irgendwelche aus der Welt, der Spiegel hat ja lauter so Kästen, ne? Holen dann Ganar, der begeistert ist darüber, dass der ICE pünktlich fährt. Ja, das für Ganar ist das, wenn man mal so was Abfälliges sagen darf, ist das vielleicht ein Ding. Ne? Aber dazu sagen, und das spricht natürlich für die deutsche Nation, er bewundert sie, aber muss sagen, der ICE fährt pünktlich. Aber das leider so Zeug, das darf man dann nicht ernst nehmen. Das können doch, ohne dass das Bundespresseamt das ihnen aufgetragen hat, beherrschen Journalisten jetzt auch die Kunst, das Bild, das sie über Deutschland produzieren wollen, automatisch als Echo im Ausland wieder einzuholen. Man muss ja nur die entsprechenden Stimmen rausholen und abdrucken. Also da will ich jetzt nichts dafür sagen, ob Deutschland wirklich besser angekommen ist. Man könnte auch die Theorie aufwerfen, so wie sie jetzt sind, Supermacht, naja, was heißt Supermacht, also eine der führenden imperialistischen Mächte, allerdings auch die Kollegin Merkel sagt, als sanierungsvoll, sagen sie jetzt einfach, jetzt treten sie so auf, Deutschland trumpft auf. Ähnliches wird aber von Japan zur Zeit behandelt. Ja, vielleicht sagen Sie, es ist Feierabend damit. Aber ich hätte es lieber eigentlich den Zeitpunkt oder so, oder eine Ursache dafür würde ich nicht nennen. Ja, Sie können sagen, die Weltmeisterschaft ist doch prima, weil die Weltmeisterschaft von Haus aus erstmal unter dem Gesichtspunkt, offiziell verfrühten Gesichtspunkt der Völkerverständigung steht. Das ist natürlich eine prima Gelegenheit, die Völkerverständigung herzunehmen, sich zu verbrüdern, die Welt zu Gast bei Freunden, das auch so zu organisieren und dann dauernd zu sagen, das ist eigentlich der Trick der ganzen Chose, zu sagen, wir sind internationalistisch, wie man es noch nie gesehen hat, deswegen dürfen wir jetzt aber auch so nationalistisch sein. Das ist der ganze Trick. Also diese Doppeltheit von, das ist ein völkerübergreifendes Ereignis, wo man sich freundlich gesinnt ist, so dazu zu verwenden. Und auf dieser Folie, weil wir ja für die Völkerverständigung sind, dürfen wir natürlich auch immer sagen, wir sind aber auch ganz selber was. Das ist der ganze Trick dabei. Und was vergessen. Naja, so ist es mir entfallen. Habt ihr weitere Fragen? Ja, also was mir noch zum Nationalismus einfällt, ist ein sich veränderndes oder verändertes Geschichtsauffassung, diese transportiert wird durch Profi-Kino Knopfschau, durch Filme wie Das Wunder von Bern. Also ein konservatives Geschichtsbild, was letztendlich die Geschichtsschreibung der 50er Jahre repräsentiert. Ja, und wie erklärst du dir? Ja, natürlich nicht widersprechen. Die Kino-Knopf habe ich auch gesehen. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe mir schon mitgekriegt, was drin vorkommt. Beim Wunder von Bern ist leicht, die Nation, eine jede Nation, und die unsere verlangt es das auch einmal, hat einen Anspruch und ein Recht darauf, ihre Siege zu feiern. Und es ist jetzt gar nicht mehr so wichtig, dass es jetzt bloß ein Ersatzsieg ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Für die Erhebung und dass man sich ausgezeichnet hat vor anderen Nationen, ist das allemal schon mal gut. Guido Knopp geht mir darauf, die deutsche Geschichte, soweit ich es mitgekriegt habe, ist da auch eher eine ziemlich normale. Und da geht es um Fortschritte in der Nation, was können wir daraus lernen. Gut, aber was lernst du da draus, warum die das machen? Ja, nee, also das ist halt flankierend dazu, zu diesem Ereignis, WM etc. Also das hat ja auch Hintergründe, warum es zu sowas kommt, wie das Phänomen, überall in Deutschland fahren jetzt in einer Quantität, die vorher nicht war vielleicht. Ja, aber das Thema haben wir vorhin anlässlich diesem Mathe-Sack und so, wirft auch ein Licht auf die Rolle der Meinungsbildenden, Elite, der Intelligenz, ja, wie ich sie nenne. Die sind, oder was ich mit dem Spruch Deutschland erwache, Deutschland ist erwacht gemeint habe, die horchen natürlich auch bei dem Volk nach. Was will es denn jetzt? Wie weit ist es denn jetzt und so? Und ein Intellektueller, der sich dann beständig und dauerhaft gegen obendrein, also gegen das Volk kann man sich ja noch stellen, das kann man noch kritisieren. Aber wenn die wirkliche Führung, nicht die meinungsbildende Führung, wenn die wirkliche Führung auch erklärt, das ist doch jetzt klasse, dass Deutschland sich von seinen alten Krämpfen befreit und endlich unverkrampft wird und das darf man auf keinen Fall schief oder gefährlich sehen, dann ist doch ein Intellektueller, der sich diesen Zeitgeist von unten und von oben verschließt, einer, der noch seinen Beruf verpasst hat, der kriegt doch keinen Auftrag mehr. Der muss doch diesen Zeitgeist natürlich immer avantgardistisch vorbereiten, sagt er. In Wahrheit plappert er das nach, was schon längst die einzig einreißende Normalität ist. Das macht ja auch das äffische und blöde Selbstzufriedene an diesen Typen aus, dass die immer so tun, als ob sie jetzt entdeckt hätten, was die Nation braucht und sie müssten das den allen anderen Leuten eintrichtern und in Wahrheit plappern sie das nach, wo die Nation schon angekommen ist. Sie sind schon Verstärker, das ist wahr. Sie werfen dann auch noch ihr Elitegewicht rein. Insofern sind sie schon auch noch Mittäter an diesem ganzen Zeug. Aber dieses aufgeblasene Getue, sie würden nun Deutschland umerziehen. Deshalb einfach das aufgeblasene Getue. Aber zurück zu deiner Frage. Bei dem Sönke Bockmann, das ist doch der diesen Film gemacht hat, oder? Das ist doch auch mal sowas wie mal ein kritischer Intellektueller gewesen, ne? Ich kenne mich nicht gut aus, aber soll mal Filme gegeben haben, die ganz lustig waren von dem, ironisch oder so. Das ist natürlich schon merkwürdig, dass der jetzt eine Feier eines großen nationalen Siegs, der schon auch auf die Wiederauferstehung der Bundesrepublik Deutschland geht. Da wurde Deutschland zum ersten Mal wirklich wahrgenommen, wie der Hagen Schulze gesagt hätte, nach außen wahrgenommen. Wenn der meint, das wäre jetzt ein großes Thema, dann geht es ihm wirklich nicht darum, dass er jetzt mal eine richtig spannende Fußball-Weltmeisterschaft, so ähnlich nachfilmen wie die Amis ein Endspiel im American Football nachfilmen werden. Nein, sondern geht es ihm schon darum, was sind jetzt an sich die neuen Freiheiten, die ich mir herausnehmen kann, das damalige Nationalgefühl, wie es sich schon bemerkbar gemacht hat, dass wir heute es akzeptieren und anerkennen müssen, das auch filmisch rüberzubringen. Da merkt man, wie diese Kulturaffen, dafür sind sie auch da, merken, was so im Volk, was so los ist, worauf es hinausläuft, was die Nation jetzt braucht. So sind sie einerseits auch ein bisschen Seismografen, aber die Behauptung, sie würden es machen, die stimmt auf keinen Fall. Aber die Bemerkung stimmt schon. Das sind ja alle, der Hagen, dieser Matusek, der schreibt ein Kapitel, vielleicht könnt ihr das mal lesen, falls ihr euch das antun wollt. Der schreibt ein Kapitel in seinem Buch, das heißt Brief, Rede an Deutschland. Also da bin ich mir nicht sicher geworden, ob das jetzt ein Bekenntnis zum Faschismus ist oder ob das eine ironische Verarschung sein wird. Also das da können wir selber auch mal lesen. Also weil der lässt da Klöpse raus, was eine Nation braucht, ist überheuerlich. Gut, warte. Mit Übersteigerung ist was anders immer gemeint. Vielleicht habe ich das nicht gut ausgedrückt. Mit Übersteigerung ist nicht gemeint, dass die noch mehr Farben schwenken, noch mehr rumkrölen, noch mehr tanzen und so weiter. Das ist nicht gemeint. Mit Übersteigerung ist immer gemeint, aber es darf sich dann nicht gegen andere wenden. Es darf dann nicht den Übergang zur Fremdenfeindlichkeit machen. Davor wird gewarnt. Mein anfänglicher Witz war gewesen, wie kann ein so gutes Gefühl durch Übersteigerung schlecht werden? Das sagst du jetzt mal. Ne? Warum sollen sie nicht noch mehr toben? Aber dann wird sie, und dann wollte ich hinten noch erklären, ja, Menschen, die in diesem Nationalwahn leben, die sind natürlich bereit, einsichtig und gewillt, sich von ihrem Staat auch gegen andere Staaten und Völker einsetzen zu lassen. Das ist dann ironisch gesprochen die Übersteigerung, die sie mitmachen wollen, weil sie ja ihren Staat, wenn es um den Bestand des Gemeinwesens geht, unbedingt mitbewahren wollen. Anders ist ja nicht zu erklären, warum die Leute als Soldaten in den Krieg gehen. Ich habe das jetzt extra vermieden, darauf zu, aber es ist oberdeutlich. Das ist die höchste Vervollkommnung dieses Staatsbürgers und zugleich die allerschlimmste Vernichtung, die er sich antut, wenn er sich dafür hergibt, dass der Staat pur noch sich durchsetzt. Unter Aufopferung seines gesamten Rohstoffes, gedammt nicht, aber unter wesentlicher Teile. Wenn die Leute das mitmachen, dann ist natürlich das Nationalgefühl, das sich hier als Feier ausdrückt, auf seine höchste praktische Wertstufe gehoben worden. Das kann man übrigens alles von Adolf Hitler nachlesen, wie der das bezeichnet. Der feiert das genauso. Der sagt ja, das ist die höchste Stufe des Nationalisten, das ist der Soldat, der den Helden durchstirbt. Das sage ich jetzt nicht, dass es hier so wäre. Aber zu sagen, das wäre einfach bloß Party und fröhlich, wie die Leute in voller Identifikation mit der Nation ihr höchstes Glück sehen, da kannst du dann schon krausen. Den Übergang will er eigentlich nie. Und das ist das erste schon mal ein Angriff auf der niederen Ebene, auf die Kalkulation, die er mit Ausländern anstellt, wo die ja zumindest erstmal geduldet und als benutzt vorkommen. Zweitens ist es natürlich auch ein Angriff auf sein Gewaltmonopol. Das gefällt ihm gar nicht. Wenn also gesagt wird, diese Übersteigerung will ich nicht haben, sagt der Staat damit, Angriff auf das Fremde ist jetzt nicht staatsnützlich. Das lasse ich mir nicht gefallen. Das ist aber dann indirekt oder auch direkt hört man natürlich heraus, wann der Angriff aufs Fremde notwendig und befohlen wird, das sage ich. Und nicht ihr. Mehr ist es ja gar nicht. Ja, jetzt. Habt ihr jetzt noch was oder ist es die Zeit erfüllt? Naja, es geht noch. Ich weiß nicht, wie wir raus müssen. Wir sind nicht so streng hier. Wenn wer Fragen hat, hat Fragen. Also keine mehr ist das.